بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، liebe Geschwister, die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 230 bis 232 von Surah Al-Baqarah. Allah SWT sagt in 229 bis 232. Allah SWT sagte im 229. Vers: At-talaqu marratan. Die widerrufliche Scheidung ist zweimal erlaubt. Dann sollen die Frauen in rechtlicher Weise behalten oder in ordentlicher Weise freigegeben werden. Und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, wiederzunehmen, außer wenn die beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Wenn ihr aber befürchtet, dass die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten werden, dann ist für die beiden keine Sünde in dem, womit an Geld sie sich löst. Das sind Allahs Grenzen, so übertretet sie nicht. Wer aber Allahs Grenzen übertritt, diejenigen sind die Ungerechten. Wenn er sich ein drittes unwiderrufliches Mal von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr als Gattin erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sich von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden, zueinander zurückzukehren, wenn sie dabei glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Das sind Allahs Grenzen, die er euch Leuten klar macht, die Bescheid wissen. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise oder gebt sie in rechtlicher Weise frei. Doch behaltet sie nicht mit der Absicht der Schädigung, sodass ihr übertretet. Wer dies tut, der fügt sich ja nur selbst Unrecht zu. Und macht euch nicht über Allahs Zeichen lustig und gedenkt Allahs Gunst an euch und dessen, was er von dem Buch und an Weisheit auf euch herabgesandt hat, um euch damit zu ermahnen. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah über alles Bescheid weiß. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, wenn sie sich in rechtlicher Weise miteinander geeinigt haben. Damit wird von euch ermahnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist lauterer für euch und reiner. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Nachdem wir im letzten Mal den Versen über die Scheidung angefangen haben und die Heirat, letztes Mal haben wir kennengelernt, dass man, wenn man sich von seiner Frau scheiden lässt, dann beginnen drei Zeitabschnitte. Und wir haben gesagt, dass es Meinungsverschiedenheit unter den Ulama gibt, ob es sich um drei Reinheitsperioden behandelt oder ob es um drei Menstruationsblutungen geht, die die Frau abwarten muss. Und das ist, wenn man sich einmal von der Frau hat gescheiden lassen. Und wir haben erwähnt, wie es im Vers heißt, und ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, sie zurückzunehmen. In dieser Phase, diese drei Perioden, die sie abwartet, hat der Mann das Recht zu sagen, dass er seine Frau zurückhaben möchte. In dem Moment, wo er diese Sache äußert und sagt, ich nehme dich zum Beispiel zurück, dann ist sie wieder seine rechtmäßige Frau. Und das hat er dann hat er sich praktisch einmal von ihr widerruflich scheiden lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in diesem 229. Vers, die Scheidung ist zweimal erlaubt. At-talaqu marratan. Oder die Scheidung ist zweimal, heißt wortwörtlich. Und hier ist gleich in der Übersetzung gesagt worden, die widerrufliche Scheidung ist zweimal erlaubt. Warum? Weil das ist damit gemeint. Wenn man sich von seiner Frau einmal hat scheiden lassen und dann also die Scheidung ausgesprochen hat und gesagt, du bist geschieden, und nimmt sie dann zurück innerhalb dieser drei Zeitabschnitte, dann hat man sich einfach von ihr einmal scheiden lassen und sie bleibt die eigene Frau. Wenn die Zeit abgelaufen wäre, die drei Perioden abgelaufen sind, dann, dann ist sie nicht mehr die eigene Ehefrau. Wenn man allerdings sich zweimal scheiden lässt, ist es auch erlaubt. Und das heißt, wenn man das zweite Mal die Frau dann zu sich nimmt oder heiratet und sich dann von ihr scheiden lässt, dann darf man sie wieder zurücknehmen nach dem zweiten Mal. Das ist erlaubt. Die widerrufliche Scheidung ist zweimal erlaubt. Dann sollen die Frauen in rechtlicher Weise behalten oder in ordentlicherweise freigegeben werden. Das ist das dritte jetzt. Wenn man sich von einer Frau schon zweimal hat scheiden lassen und sie dann zum zweiten Mal wieder zurückgenommen hat, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man behält die Frau in rechtlicher Weise oder man gibt sie auf ordentliche Weise frei. Und der Talaq in der Jahiliyya war unendlich. Man hat seine Frau sich von seiner Frau scheiden lassen können, so oft man will, hin und her. Und man hat teilweise seine Frau bestraft damit, dass man sie, wie heißt es, man hat die Scheidung ausgesprochen und hat sie niemals freigegeben, hat sie geschieden, zurückgenommen, geschieden, zurückgenommen. Und die Frau konnte damit niemals hat sie ihre Rechte bekommen, die sie als Ehefrau bekommen von ihrem Ehemann, und gleichzeitig konnte sie niemals von diesem Mann weggehen, und der Mann hat sie bei sich behalten und hat sie so oft mit ihr gespielt, wie er wollte. Und als der Islam dann gekommen ist, hat er die maximale Anzahl der widerruflichen Scheidungen auf 2 gesetzt. Beim dritten Mal, wenn man sich von seiner Frau dann scheiden lässt, dann ist die Frau für einen verboten. Dann ist die Frau für einen verboten, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gleich sagen wird. Dann sollen die Frauen rechtlicherweise behalten oder in ordentlicher Weise freigegeben werden. Und indem man sie auf ordentliche Weise freilässt, gehört dazu, dass man sie nicht ungerecht behandelt und sie nicht nachher nicht schlecht über ihr redet, nachdem man sich von ihr hat scheiden lassen und so weiter und so fort. Und dann sagt Allah, und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, wieder zu nehmen. Außer wenn sie beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Also, es ist verboten, dass man als Mann von seiner Frau den Mahr, den man ihr gegeben hat, die Morgengabe, dass man von diesem Geld irgendetwas wieder zurücknimmt. Wenn man sich von seiner Frau scheiden lässt und die Scheidung ausspricht und die Zeit ist abgelaufen, dann darf sie, muss sie nichts von ihrem Mahr geben, muss sie nichts von ihrem Morgengabe dem Ehemann zurückgeben, sondern sie, wenn die soweit die 2 Perioden abgelaufen sind, ist sie geschieden. Das gilt natürlich nur für die Frauen, die nicht schwanger sind, denn die Frauen, die schwanger sind, wenn sie, sobald sie ihr Kind gebären, dann ist ihre Periode abgelaufen. Egal, ob es mehr oder weniger als 3 Zeitabschnitte sind. Sobald die Frau ihr Kind gebärt, und sei es nur ein Tag, nachdem der Mann die Scheidung ausgesprochen hat, dann ist die Frau frei oder geschieden. Und es ist ihnen nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, wiederzunehmen, außer wenn die beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Wenn ihr aber fürchtet, was ist in diesem Fall, wenn man fürchtet, dass die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten können oder werden, wenn ihr aber fürchtet, dass die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten werden, dann ist für die beiden keine Sünde in dem, womit an Geld sie sich löst. Erst einmal, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, ihr Männer, den Frauen gegeben hat, als Morgengabe, wiederzunehmen, wieder zurückzuverlangen, außer wenn die beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Dieser Vers, illa an yukhafa, wird auch gelesen bei Abu Ja'far und Ya'qub und Hamza, illa an yukhafa. Das heißt, mit anderen Worten ausgedrückt, außer wenn man um die beiden fürchtet, außer wenn man um die beiden fürchtet, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. In diesem Fall darf der Mann von diesem Geld etwas nehmen. In welchem Fall ist das genau? Wenn ihr aber fürchtet, dass die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten werden, dann ist für die beiden keine Sünde in dem, womit an Geld sie sich löst. Und zwar ist das Khul'a, auf Arabisch Khul'a, ist, wenn die Frau verlangt, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Was der Mann macht, ist Talaq. Talaq kann nur der Mann aussprechen. Also die Heirat ist in der Hand des Mannes. Wenn er sich von seiner Frau scheiden lässt, kann er sich von seiner Frau scheiden lassen, jederzeit. Aber die Frau, wenn sie sich von ihrem Mann trennen möchte, dann kann sie keinen Talaq aussprechen. Sondern was sie machen kann, ist etwas, das heißt Khul'a. Und Khul'a, das kann sie verlangen von ihrem Ehemann oder von dem Richter oder dem Imam der Muslime, wenn es einen gibt. Und wenn eine, zum Beispiel, wann kann eine Frau verlangen, dass sie sich von ihrem Mann trennt? Und zwar, wenn eine Frau es mit ihrem Ehemann nicht mehr aushält, obwohl er gerecht ist, dann kann sie einfach den Mahr, den sie von ihrem Mann bekommen hat, ihm geben. Sie gibt ihm einfach den Mahr zurück und dann wartet sie ihre Periode ab. Und diese Zeitabschnitte jetzt sind nicht drei Zeitabschnitte, sondern ist genau eine. Und das heißt, die Iddah, das ist die Zeit, die die Frau abwarten muss nach der Scheidung, ist bei derjenige, die die Khul' verlangt hat, die Frau, die sich selbst scheiden lassen wollte, ist ein Monat. Und der Hadith ist sahih bei Tirmidhi, Abu Dawud und Nasa'i. Das heißt, sie wartet nicht drei Zeitabschnitte, sondern genau einen Zeitabschnitt. Nur einen Zeitabschnitt. Und zwar eine Haidah. Das heißt, eine Menstruationsblutung wartet sie ab. Und das ist ein Beleg für diejenigen Ulama gewesen, die gesagt haben, dass mit den drei Zeitabschnitten, Thalathat Quru, ist gemeint drei Menstruationsblutungen und nicht drei Reinigungsphasen. Okay. Und das ist ein Recht der Frau, dass sie einfach den Mahr zurückgibt. Sie darf aber auch mehr zurückgeben als den Mahr oder weniger zurückgeben, wenn der Mann damit einverstanden ist. Und dann wartet sie eben eine Menstruationsblutung ab. Aber auf der anderen Seite, dass die Frau hat zwar das Recht dazu, aber wenn sie das macht, muss sie Allah fürchten. Und das nur machen, wenn es auch wirklich, wenn sie es nicht mehr aushält mit diesem Mann und wenn es einen rechtmäßigen Grund dafür gibt, einen islamisch gesehenen Grund dafür gibt. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Der Hadith ist bei Ibn Majah und Sahih. Er sagte: Wenn eine Frau von ihrem Ehemann verlangt, sich scheiden zu lassen, obwohl es keinen Grund dafür gibt, also keinen anerkannten Grund dafür gibt, dann ist für sie der Geruch des Paradieses verboten. Und dieser Ausdruck, der Geruch des Paradieses verboten ist, bedeutet, dass sie nicht einmal in die Nähe des Paradieses kommt. Denn der Geruch des Paradieses wird von einer weiten Entfernung noch wahrgenommen. Kann von einer weiten Entfernung noch wahrgenommen werden. Und das ist deswegen, die Frau soll Allah fürchten und nicht einfach aus Spaß oder aus irgendeinem Grund von ihrem Ehemann verlangen, sich scheiden zu lassen. Und es sei denn, sie hält es eben nicht mit ihm aus, wie ich erwähnt habe. Dann in diesem Fall, jetzt lesen wir den Vers noch einmal, jetzt verstehen wir ihn noch besser. Wenn ihr aber fürchtet, dass die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten werden, oder wenn ihr aber fürchtet, oder wenn aber um die beiden gefürchtet wird, dass sie die Grenzen Allahs nicht einhalten werden, ja, dann ist es für die beiden keine Sünde in dem, womit an Geld sie sich löst. Khul'. Wenn sie also ihren Mahr mehr oder weniger zurückgibt, dann, aber der Mann muss damit einverstanden sein, wenn sie den Mahr einfach zurückgibt und es gibt einen islamischen Grund dafür. Dann muss sie, der Mann muss das akzeptieren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das sind die Grenzen Allahs. Tilka hududullah. Er sagte, so übertretet sie nicht. Wer aber Allahs Grenzen übertritt, diejenigen sind die Ungerechten. Wer aber Allahs Grenzen übertritt, diejenigen sind die Ungerechten. Und dieser Vers ist edel, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Ende des Verses, er definiert für uns, wer sind die Ungerechten. Er definiert für uns, wer sind die Ungerechten. Und bei den Menschen sind manchmal die Maßstäbe total durcheinander. Für die Menschen ist heutzutage der gläubige Mensch ein Extremist oder ein Fundamentalist oder sonst etwas. Aber derjenige, der in Wirklichkeit nicht mehr Muslim ist, weil er leugnet, dass man beten muss oder so etwas, das ist heutzutage derjenige, der auf Arabisch Mu'tadil, oder derjenige, der gemäßigt ist, genau, der gemäßigt ist. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la tattabi'unna sanan man kana qablakum shibran bi shibr dhira'an bi dhira' hatta idha dakhalu hijra dabb juhra dabb la dakhaltum. Das heißt, ihr werdet diejenigen, und dann sagten sie al-Yahud und Nasara, sagt sallallahu alaihi wa sallam, ihr werdet den Fußstapfen oder den Weg derjenigen, die vor euch waren, folgen. Handbreite um Handbreite. Selbst wenn sie in das Loch oder Versteck von einer Hyäne reingehen würden, dann würdet ihr hinterhergehen. So sagte der Gesandte Allah. Und dann wurde er gefragt, meinst du die Juden und Christen? Sagt er, wen sonst? Ja, und das ist eine unglaubliche Sache. Wir sind alle Zeugen davon, dass es wahr ist. Wir sind alle Zeugen davon, dass es wahr ist. Und der Gesandte Allah spricht immer die Wahrheit. Also ihr werdet die Fußstapfen, den Fußstapfen derjenigen Menschen, die vor euch waren, genau folgen. Handbreit um Handbreit. Ihr werdet ihn nachmachen. Handbreit um Handbreite. Selbst wenn sie in das Loch oder Versteck von einer Hyäne reingehen würden, würdet ihr auch hinterhergehen. Wenn die Juden Christen dort reingehen, gehen wir auch hinterher. Da wurde er gefragt, meinst du etwa die Juden Christen damit? Sagt er, wer sonst? Das heißt, er hat vorausgesagt, dass die Muslime werden Juden Christen nachmachen. In jeder Sache, die sie in einem vormachen. Die beste, eines der einfachsten und klarsten Beispiele. Die Juden haben, ihnen war verboten, Zinsen zu nehmen, zu geben. Und die Muslime nehmen und geben heute Zinsen. Nicht nur mit den anderen, sondern auch mit sich selbst. In den muslimischen Ländern. In den heiligen Städten. In den muslimischen heiligen Städten. Und keiner zwingt sie. Also keiner hat die Muslime gezwungen, ihr müsst in Makkah, in Medina Zinsen nehmen, geben, Banken aufbauen. Muslime folgen denen schlechter. Darum geht's. Genau darum geht's. Und deswegen, was ich eben sagen wollte, ist, Allah sagt hier, wer die Grenzen übertritt Allahs, das sind die Ungerechten. Ja, die Leute heutzutage, wenn jemand die Grenzen nicht überschreitet, das ist der Extremist, der Fundamentalist, der übertrieben religiös ist. Aber schaut euch mal einen anderen, edleren Vers an, der noch klarer macht und der die Herzen erschüttern lässt von denjenigen, die Krankheit in ihren Herzen haben. Allah sagt in Surah At-Tauba. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, es steht den Bewohnern von Medina und den Wüstenarabern in ihrer Umgebung nicht zu, hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zurückzubleiben. Also ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-A'rabi an yatakhallafu 'an Rasulillah. Und dann sagt er, und sich selbst und ihrem Leben ihm vorzuziehen. Wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. Nein, wir müssen den Propheten vorziehen und unser eigenes Leben. Dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasaban wa la makhmasatun fi sabilillah. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. Er sagt, dies ist, weil sie weder Durst noch Mühsal noch Hunger auf Allahs Weg trifft, noch sie einen Schritt unternehmen, der die Ungläubigen ergrimmen lässt, noch einem Feind etwas Schlimmes zufügen, ohne dass ihnen dafür eine rechtschaffene Tat aufgeschrieben wird. Allahu Akbar. Und dann sagt er, inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Allah. Er hat, dass dann bestimmte Leute ergrimmen lässt und sie traurig macht und sie bekämpft, als Leute bezeichnen, die Muhsinin sind. Von Ihsan. Das ist das Beste, was bezeichnet werden kann. Ja? Dass man jemand ist, der gute Taten verrichtet. Und normalerweise würde man nicht denken, dass eine gute Tat ist, jemanden ergrimmen zu lassen. Nee, aber wenn es die Feinde Allahs sind, dann ist es was Gutes. Ja? Deswegen die Maßstäbe, was gut und schlecht ist, setzt Allah subhanahu wa ta'ala, nicht wir. Und deswegen diejenigen, die die Grenzen Allahs überschreiten, das sind diejenigen, die sich der Strafe Allahs aussetzen. Also für sie ist es gefährlich, weil sie machen etwas, wofür sie vielleicht von Allah subhanahu wa ta'ala bestrafen wird, wenn er sie nicht durch seine Barmherzigkeit aufgreift. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, wenn sie sich ein drittes unwiderrufliches Mal von ihr scheidet, wenn er sich ein drittes unwiderrufliches Mal von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr als Gattin erlaubt. Also, man hat sich einmal scheiden lassen, zurückgenommen. Zweites Mal scheiden lassen, zurückgenommen. Jetzt Vorsicht. Wenn ich mich jetzt nochmal scheiden lasse, dann ist für mich diese Frau verboten. Ich darf sie nicht mehr zurücknehmen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala aber? Bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn sie zwischendurch einen anderen Mann geheiratet hat und sich von ihm, es war eine rechtmäßige Heirat, und der neue Ehemann hat sich von dieser Frau scheiden lassen, dann darf der erste Mann sie noch ein viertes Mal heiraten. Und ein viertes Mal habe ich gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber klar gemacht, dass dieses vierte Mal heiraten oder dass die Frau zwischendurch einen anderen Mann heiratet, eine rechtmäßige Heirat gewesen sein muss. Es darf nicht so sein, dass ich mich zum Beispiel von meiner Frau scheiden lasse, dann nehme ich sie zurück, dann lasse ich mich von ihr scheiden, nehme sie zurück und dann lasse ich mich von ihr scheiden, drittes Mal. Okay? Und dann darf ich sie jetzt nicht mehr zurücknehmen. Und, also das vierte Mal darf ich sie nicht mehr nehmen. Und dann sage ich einem Freund von mir, heirate du sie für mich. Und heiratet sie mit Wali und mit Mahar und mit Zeugen und was weiß ich was. Und macht eine große Feier. Und dann sage ich ihm, du heirat sie und dann lässt du dich gleich von ihr scheiden. Ja? Und dann ist es, das ist verboten. Zwei Voraussetzungen gibt es. Die erste ist, es darf nicht gemacht werden für diese Sache. Das heißt, man darf nicht jemanden heiraten, um sich von ihr scheiden zu lassen, damit der erste Mann sie wieder nimmt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la'ana Allahu al-muhallil wal-muhallal lah. Das heißt, Allah hat denjenigen verflucht, der diesen Mann verflucht, der extra die Frau heiratet für seinen Freund, und den Mann verflucht, für den das gemacht wird. Al-Muhallil ist derjenige, der extra die Frau heiratet von diesem Freund, und Al-Muhallal lahu ist derjenige, für den das gemacht worden ist, nämlich derjenige, der sich zum dritten Mal von seiner Frau scheiden lässt. Und dieser Hadith beweist, dass es verboten ist, dass ein Mann so etwas tut und dass er auf Allahs Fluch auf ihn lastet. Und das bringt nichts, weil diese Heirat ist ungültig und das hat nicht gegolten und deswegen darf die Person erst recht nicht mehr zurückgehen. Und er sagte in einem anderen Hadith, wo noch die zweite Voraussetzung, es reicht nicht nur Heirat, ich sage, ich heirate und sage, okay, wenn ich verheirate, nee, es muss auch der Verkehr stattgefunden haben. Und der Prophet hat damit gesagt, hatta tadhuqi usaylatahu wa yadhuqa usaylataki. Also bis ihr miteinander verkehrt habt. Wortwörtlich heißt es, bis du von seinem Honig gespürt hast und sie von deinem oder er von deinem Honig gespürt hat. Das ist ein anderer Ausdruck für den Geschlechtsverkehr, denn der Gesandte Allah ist derjenige gewesen, der am meisten Scham gehabt hat, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen findet man im Koran und auch in den Hadithen Ausdrücke statt dieser Sache selbst, andere Ausdrücke. Na, denn wie wir erwähnt haben, dieses Buch und diese Hadithe lesen nicht nur erwachsene Menschen, auch kleine Kinder. Und damit es einem Menschen nicht schwerfällt und nicht in Verlegenheit kommt, hat Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine Weisheit, die dahinter steckt, hat er Worte verwendet, die darauf hinweisen, und ebenso der Prophet hat seine Worte verwendet, die darauf hinweisen. Oder der Mann stirbt, das geht auch. Also diese Frau, die sich hat dreimal geschieden worden ist, heiratet einen Mann, einen anderen Mann, jetzt einen zweiten Mann, und er verstirbt. Okay? Dann auch darf sie nochmal zurückgehen, wallahu ta'ala ala. Und jetzt, deswegen hat er gesagt, wenn er sich ein drittes, unwiderrufliches Mal von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr als Gattin erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sich von ihr scheidet, dieser neue Mann, so ist es keine Sünde für die beiden, der erste Mann mit dieser Frau, zueinander zurückzukehren, wenn sie dabei glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Und zwar, nur dann ist es erlaubt, sonst ist es haram. Sonst dürfen sie nicht mehr zurückkommen, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass sie auch wieder die Grenzen Allahs einhalten können. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies sind Allahs Grenzen, die er Leuten klar macht, die Bescheid wissen. Dies sind Allahs Grenzen, die er Leuten klar macht, die Bescheid wissen, die die Wahrheit kennen und die nicht versuchen, aus Allahs Gesetze das herauszusuchen, was sie brauchen, indem sie eben Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Vers klar gemacht, dass man nicht dieses Gesetz umgehen kann, ja, indem man einfach jemanden heiratet, damit er wieder für die andere Person erlaubt ist. Ja, und das ist verboten, und das ist die Auslegung oder das ist die Erklärung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Denn ihm war klar, dass so etwas vielleicht in den Köpfen von manchen Menschen rumschwirrt. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 231. Vers: Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Frist erreichen, so behaltet sie in rechter Weise oder gebt sie in rechter Weise frei. Also, und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreichen, was ist die festgesetzte Zeit? Das heißt, das Ende der drei Perioden. Aber nicht das Ende ist erreicht, sondern kurz vor Ende ist damit gemeint. Kurz vor Ende, wenn die drei Zeitabschnitte fast vorbei sind, so behaltet sie in rechtlicher Weise. Oder gebt sie in rechtlicher Weise frei. Man lässt die Zeit einfach auslaufen. Dann ist die Frau geschieden. Oder man nimmt sie wieder zurück. Und wenn man sie in rechtlicher Weise freigibt, gibt man sie frei, die Frau, und gibt ihr alle ihre Rechte und erwähnt sie nicht im Schlechten, macht keine Riebe und sagt nicht, das war eine üble Frau oder so weiter und so fort. Denn das, sie ist immerhin eine muslimische Frau, normalerweise. Deswegen darf man so etwas auf keinen Fall tun. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, doch behaltet sie nicht mit der Absicht der Schädigung, sodass ihr übertretet. Subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Also ist es verboten für einen Muslim, seine Frau zurückzunehmen oder zu behalten, damit er sie schädigt. Oder damit er ihr schädigt. Oder damit er sie schlecht behandelt. Und das Allah subhanahu wa ta'ala wusste das. Und das hat mit Ihsan nichts mehr zu tun. Ihsan, das gute Handeln, das hat damit nichts mehr zu tun. Man quält sie, weil was könnte ein Mann sagen? Es gibt ja, wie gesagt, zwei Formen, wie man sich trennt. Die eine Form ist jetzt, entweder man scheidet sich, Talaq, oder die zweite ist Khulu', dass die Frau verlangt, dass sie sich trennen möchte. Okay? So. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Talaq und Khulu'. Was ist aber für den Mann, was könnte für den Mann interessanter sein? Khulu'. Weil beim Khulu' muss die Frau ihre Morgengabe wieder zurückgeben, die Brautgabe wieder zurückgeben, oder einen Teil davon, oder sogar mehr, wenn sie will, freiwillig. Ja? Deswegen der Mann natürlicherweise will lieber, dass die Frau die Scheidung verlangt. Weil dann muss er nichts machen, sondern er bekommt etwas und sie kann gehen. Wenn er sich aber von ihr scheiden lassen, hat Allah ihm verboten, wie wir vorhin im Vers gesehen haben, hat Allah dem Mann verboten, von der Frau etwas zu nehmen, wenn er die Scheidung ausspricht. Also was kann passieren? Es kann passieren, dass ein Mann seine Frau extra quält, dass sie es nicht mehr aushält und sagt, ich gebe dir lieber jetzt meine Morgengabe und lass mich in Ruhe, lass mich gehen. Und das ist eine Katastrophe. Warum ist eine Katastrophe? Weil Allah es verboten hat. Weil Allah gesagt hat, وَلَا تُمْسِكُهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Doch behaltet sie nicht mit der Absicht der Schädigung, sodass ihr übertretet. Und das ist der Beweis dafür. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, damit er den Menschen klar macht, dass wer so etwas tut, schädigt nur sich selbst und niemand anderes. Wer dies tut, der fügt ja sich selbst nur Unrecht zu. Denn am Tag der Auferstehung wird er diese schlechte Tat in seine Waagschale finden. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Weltenbewohner unbedürftig. Raniyun anil alamin. Er braucht niemanden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und macht euch nicht über Allahs Zeichen lustig. Subhanahu wa ta'ala. Wala tattachidu ayatillahi huzuwa. Oder huzuwa. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, macht euch nicht über Allahs Zeichen lustig. Wodurch? Subhanallah. Das heißt, dass die Handlung selbst bedeutet, dass man sich lustig macht. Diese Handlung, dass man einen Mann, man weiß genau, subhanallah, Allah hat das Gesetz gemacht, wenn ich mich scheiden lasse, Talaq, dann bekomme ich nichts. Aber wenn ich Khulu' mache, ich weiß Khulu', dann bekomme ich von meiner Frau Geld. Also, ich behalte sie, bis sie sich selbst freikaufen möchte, sozusagen. Ja, Khulu' macht. Allahu Akbar. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass das, wenn man sowas macht, das heißt, man macht sich lustig über Allahs Zeichen. Weil er hat ihr das Frau der Recht, der Frau ein Recht gegeben und das nutzt man jetzt aus. Und das ist gefährlich. Und das beweist, dass das sich lustig machen über die Religion Allahs, muss nicht mit der Zunge sein. Man kann auch mit den Taten bitte. Wie jemand, der sagt, ich überzeuge die Gesandte Allahs, dass Allahs Gesandte soll, aber er nimmt nichts an von dem, was er gesagt hat. Entweder macht sich selbst um sich selbst lustig oder über die Zeichen Allahs lustig. Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Bleiben wir beim ersten Teil von der Shahada. Er bezeugt, dass es niemand gibt, der der Anbetung würdig ist aus Allah und betet trotzdem andere an. Das nennt man sich lustig machen. Oder er sagt, muss man sich mal vorstellen, er sagt, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist außer Allah, aber er betet nicht an. Ja, dann, was hast du denn bezeugt? du hast überhaupt nicht bezeugt. Hey, wofür hast du das Glaubensbekenntnis ausgesprochen? Du bezeugst Allah, ja, warum willst du ihn denn nicht an? Ja, das ist eine Katastrophe, ja. Deswegen, das Handeln oder Nichthandeln an sich kann schon ein bedeuten, dass man sich lustig macht über Allahs Gesetze und Zeichen und Verse. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Also das heißt, indem man die Gesetze Allahs nicht umsetzt, macht man sich lustig über die Gesetze Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und dann, liebe Geschwister, gerade bei der Scheidung ist es gefährlich. Und beim Heirat auch. Und wie wir gerade sehen werden. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, Hadith bei Abu Dawud, al-Tirmidhi und Ibn Majah. Und der Hadith ist Hassan. Er sagte, ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدْ وَهَزْلُهُنَّ جِدْ النِّكَاحُ وَالطَّلَقُ وَالرَّجْعَةُ. Das heißt, er sagte genau das. Es gibt drei Dinge, in denen es keinen Spaß gibt. Ob man es ernst meint oder Spaß meint, aus Spaß gesagt. Es ist ernst. In jedem Fall ist es ernst. Und es gilt. Und zwar in Bezug auf Heirat und Talaq, Scheidung und Raj'a, das Zurücknehmen, wenn man sich von seiner Frau geschieden hat. Damit ist gemeint, wenn man aus Spaß jemanden heiratet, gilt die Heirat. Ob man es ernst meint oder Spaß meint, wenn du zu jemandem gehst, zum Wali von einer Frau und sagst, ich möchte deine Tochter heiraten und er sagt, ich bin einverstanden und du meintest es nur aus Spaß und die Frau ist einverstanden, es waren Zeugen da, dass die Heirat gilt und du bist verheiratet. Ob du es aus Spaß sagst oder nicht, das ist der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدْ وَهَزْدُهُنَّ جِدْ. Also es gibt drei Dinge, ob man es ernst meint oder Spaß meint, sie sind ernst. Und das Gleiche, und das ist das Gefährliche jetzt. Scheidung, Heirat, das geht ja noch, ja. Aber die Katastrophe ist jetzt die Scheidung. Wenn ich aus Spaß zu meiner Frau sage, du bist geschieden, die Scheidung gilt. Und deswegen ist es so gefährlich, was man mit deiner Zunge sagt. Man kann dadurch seine eigene Familie zerstören. Oder auch nicht nur, das ist ja noch auch eine relativ harmlose Sache. Manche Leute sagen mit ihrer Zunge Kuffer. Warum sagen sie Kuffer? Indem sie lustig machen. Lustig machen. Sie macht sich lustig über Engel oder irgendetwas. Oder die Djinn oder irgendetwas in der Religion Allahs. Ja. Und deswegen durch die Zunge tritt man in Islam ein, tritt Islam aus, heiratet, lässt sich scheiden und Raj'a das gleiche. Raj'a, das Zurücknehmen der Frau. Ich habe mich von meiner Frau scheiden lassen, ich meinte das ernst oder nicht ernst, egal, sie ist jetzt geschieden. So. Und jetzt sage ich aus Spaß, ach, komm wieder zurück. Fertig, das gilt. Okay. Und das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Insofern, egal ob es aus Spaß oder ernst, das gilt. Und deswegen sei man davor gewarnt, so etwas zu tun, wenn es nicht unüberlegt zu tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und gedenkt Allahs Gunst an euch. Was ist Allahs Gunst an uns? Die Ni'ma? Der Islam. Der Islam ist Allahs Gunst an euch. Und das, wenn ich sage Islam, damit ist alles gemeint. Ich könnte jetzt sagen, dass Allah uns Frauen gegeben hat. Dass Allah überhaupt erschaffen hat, dass man heiraten möchte, dass man Zuneigung findet, dass es Liebe gibt zwischen dem Mann und der Frau und so weiter. Das könnte ich alles sagen. Dass Allah den Propheten also Muhammad geschickt hat, dass er uns gemacht hat zu den Nachfolgern vom besten Propheten. Und man stelle sich vor Muhammad, alle Menschen haben einem bestimmten Propheten gefolgt. Und man hat ihnen teilweise gesagt, oder vielleicht auch allen gesagt, es wird eines Tages ein Prophet kommen, heißt Muhammad, und er wird der größte aller Propheten sein. Und dann denkt jeder, ich würde gerne von dieser Gemeinschaft sein. Also die Juden, Christen, die wahren Folger von Moses und Jesus, sie haben bestimmt gesagt, subhanallah, yani, es gibt eine Überlieferung über Musa a.s., dass ihm das eben gesagt wird, dass es dass ein Volk kommen wird, und das meinte damit die Gemeinschaft von Muhammad a.s., sie werden, wenn sie eine Tat begehen, bekommen sie zehnfach zurück. Und dann heißt es in der Überlieferung, mit Allah a.s., aber authentisch ist oder nicht, heißt in der Überlieferung, dass Musa sich gewünscht hätte, er wäre von dieser Umma auch. Ja, und wir sind von dieser Umma, Alhamdulillah. Und wir sind die letzte aller Gemeinschaften, die es gibt. Ja? Und das ist eine Gunst von Allah. Aber wir können auch zusammenfassend sagen, und gedenken Allahs Gunst an euch und sagen, der ist da. Weil die Gunst der Allahs, weil, wie lange kann man den Vers reden? Unendlich lang. Denn der Vers, denn Allah sagt ja, wenn ihr die Günste, Erweisungen Allahs zählen wolltet, könnt ihr sie nicht zählen. Und deswegen sagt Allah, und gedenkt Allahs Gunst an euch und dessen, was er von dem Buch und an Weisheit auf Herab gesandt hat. Das Buch, der Koran, zweifellos. Und die Weisheit, die Hikmah, sagen die Ulema, ist die Sunna. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist mit Sicherheit eine Weisheit. Auf euch herabgesandt hat, um euch damit zu ermahnen. subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er hat das Haqq gesagt für uns, für niemanden sonst. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah über alles Bescheid weiß. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah über alles Bescheid weiß. Das heißt, wenn ihr versucht, etwas zu hintergehen, er übersieht es nicht. Und vielleicht entkommt man im Dunya, im Diesseits. Und das ist eine Rahma von Allah. Dass man im Diesseits nicht gleich von Allah zur Rechenschaft gezogen wird. Denn man kann sich ja vielleicht noch besinnen und auf den richtigen Weg zurückfinden. Aber im Jenseits entkommt man nicht. Im Jenseits entkommt man nicht. Yawma tubla as-sarair, an dem Tag, an dem die Geheimnisse entlüftet werden. An Tag, an dem die Geheimnisse entlüftet werden. Na. Und der letzte Vers, den wir uns heute noch anschauen möchten, ist ein Vers, bei dem es einen Offenbarungsgrund gibt. Und zwar ist überliefert bei al-Bukhari, rahimahullah, dass es gibt einen Sahabe, es ist Ma'qal ibn Yasar. Ma'qal ibn Yasar, radiallahu anhu. Er hatte eine Schwester. Und diese Schwester hatte jemand geheiratet. Man sagt, der Name ist Abu al-Badah. Und es gibt auch andere Überlieferungen. Auf jeden Fall hatte er diese Schwester von Ma'qal ibn Yasar geheiratet. Und dann hat er sich von ihr scheiden lassen. Und dann wollte er wieder die Frau zurücknehmen. Entschuldigung, er wollte nicht zurücknehmen, sondern er wollte sie noch einmal heiraten. Weil er hat sie geheiratet, sich von ihr scheiden lassen und die drei Zeitabschnitte waren vorbei und sie war somit geschieden. Und dann ist er noch einmal zu dem Bruder von dieser Frau gegangen, zu diesem Ma'qal, ist dahin gegangen und hat gesagt, Ma'qal, ich möchte deine Schwester noch einmal heiraten. Und es heißt im Hadith, und war ein Mann, bei dem nichts auszusetzen war. Er war ein Mann, bei dem nichts auszusetzen war. Keine Rajman la ba'sa bihi. Okay? Das heißt, religiös gesehen war er akzeptabel. Und dann hat aber Ma'qal, radiallahu anhu, hat sich geweigert, seiner Frau, diesem Bruder seine Schwester zu geben. Ein zweites Mal. Und er hat zu ihr eben gesagt, sinngemäß, wenn du hast dich einmal von ihr scheiden lassen, jetzt möchte ich nicht mehr, dass du meine Schwester nochmal heiratest. Und, liebe Geschwister, dieser Hadith bei al-Bukhari ist ein klarer Beweis dafür, dass eine Frau sich selbst nicht verheiraten darf. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem das stattgefunden hat, hat Allah gesagt, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, wenn sie sich in rechtlicher Weise miteinander geeinigt haben. Noch einmal. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, das heißt, die drei Perioden sind abgelaufen, fertig. Und die Frau ist nicht mehr meine Frau. Sie ist geschieden. Eine fremde Frau. Jeder könnte sie heiraten jetzt. Jeder musste. So haltet sie nicht davon ab. Wer wird angesprochen? Ma'qal und sollte seinesgleichen. Was ist ein Ma'qal in diesem Fall? Er ist Wali. Er ist der Wali der Frau. Er ist der Verantwortliche für die Frau. Und deswegen, es ist ein Beweis dafür, dass eine Frau ohne Wali nicht heiraten darf. Dieser Hadith ist bei al-Bukhari und dieser Vers und dieser Hadith ist der erklärt uns den Offenbarungsgrund, warum dieser Vers herabgesandt worden ist. Allah spricht die Verantwortlichen der Frauen an und sagt, dann haltet sie nicht davon ab, dass sie noch einmal, dass die Frauen, für die ihr verantwortlich seid, diesen Mann nochmal heiraten dürfen. Oder diese Männer nochmal heiraten dürfen. Und die Tatsache, dass Allah diese Verantwortlichen der Männer anspricht, die verantwortlichen Männer anspricht, die Verantwortlichen für die Frauen, beweist, dass eine Frau niemals sich selbst verheiraten darf. Sondern sie muss verheiratet werden von ihrem Wali. Und sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass Allah genau diese Awliya anspricht, die verantwortlichen Männer anspricht. Allah, warum hat er diesen Vers abgesandt? Er hätte ja sagen können, dass in so einem Fall, dann kann eine Frau sich selbst verheiraten. Hätte er sagen können, Allah. Wenn die Wali hätte er sagen können, wenn der Wali sich weigert oder so etwas, ja, dann hat die Frau das Recht, sich selbst zu verheiraten. Aber nein, er hat die Männer angeordnet, die verantwortlichen Männer für die Frauen gesagt, ihr müsst dann die Frauen verheiraten in solchen Fällen. Ja? Der Mann ist An ihm ist nichts auszusetzen, ist ein guter Mann, ein Muslim, ein Sahabi, radiallahu anhu. Deswegen musste sie ihn verheiraten, weil er war in Ordnung. Und er konnte sich, war auch wohlhabend genug. Und zwar, deswegen sagt Allah, und wenn ihr euch von Frauen scheidet, ja, Entschuldigung, das ist noch ein wichtiger Hinweis in diesem Hadith. Und zwar in diesem Vers. Das beweist, dass eine Frau nur verheiratet werden darf. Ja, sie darf sich nicht verheiraten. Und das gilt für alle Arten von muslimischen Frauen. Sowohl für die Jungfrau, als auch die schon mal verheiratet war. Al-Bikr und Al-Thayyib. Beide. Also man kann keinen Unterschied machen im Fiqh, ob eine Frau schon verheiratet war oder nicht. Weil dieser Vers geht genau um die Frauen, die schon mal verheiratet waren. Das heißt, die Frauen dürfen schon gar nicht. Und die haben eher ein Anrecht, wie es im Hadith heißt, sie haben eher ein Anrecht darauf, sich zu verheiraten. Die Frauen, die schon mal verheiratet waren, weil die ja wissen, was Eheleben bedeutet. Und die wissen, was ein Mann ist, ja, oder was ein Eheleben bedeutet. Sie haben eher ein Anrecht zu sagen, ich möchte den Mann heiraten. Aber trotzdem dürfen sie es nicht. Und dieser Vers macht das klar. Und Allah sagt, und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Frist erreicht haben, so haltet sie nicht davon ab, ihr verantwortlichen Männer, haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, also die sie, von denen sie sich haben scheiden lassen, wenn sie sich in rechtlicher Weise miteinander geeinigt haben. Damit wird von euch ermahnt, mit Al-Adl, dass man das nicht tun darf. Also Al-Adl bedeutet eben, dass sie vermeiden, dass ihre Frauen, für die sie verantwortlich sind, nochmal diesen Mann heiraten dürfen, von dem, mit dem sie schon mal verheiratet waren. Ich Na, auf jeden Fall, das Ende des Hadiths ist eben, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Ma'qal angeordnet hat, dass er seine Schwester diesen Mann geben soll, wieder zur Heirat. Und er hat gesagt, Al-An af'al, ja Rasulullah. Jetzt mache ich es, o Gesandter Allah. Nachdem der Vers herausgegangen war klar, dass er es machen musste. Jazakallah. Na. Damit wird von euch ermahnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Na, wer nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt, für ihn nützt das gar nichts. Das ist Allah spricht mit uns. Er sagt zu uns, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt, dann führt das aus. Oder das auszuführen, die Gesetze auszuführen, ist ein Beweis dafür, dass ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Wer es nicht tut, das ist ein Hinweis darauf, dass er nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist ein Beweis dafür, dass die Taten Teil des Imans sind. Oder für den Iman zeugen. Und dass wenn man Glauben hat, wie es im Hadith heißt, inna ma'al imani amalan, wie es im Hadith Bayhaqi heißt, wo ein Mann zum Propheten gesagt hat, also, wie kommt man ins Paradies, sagt er, al-imanu billah, mit dem Glauben an Allah. Und dann sagt er, inna ma'al imani amalan, aber gesandte Allahs, wenn man Iman hat, man muss auch handeln. Geht nicht ohne. Ja? Und das ist auch ein Beweis dafür, dass der Iman und die Taten zusammenhängen und nicht voneinander getrennt werden können. Das ist lauterer für euch und reiner. Und auch besser und segensreicher für euch und reiner. Denn wenn man das nicht macht, wozu kann es führen? Es kann dazu führen, dass die Unzucht sich verbreitet. Wenn man die Gesetze Allahs nicht ausführt und eine Frau nicht verheiratet mit dem Mann, der sie zufriedenstellen kann, und der auch islamisch gesehen gut für sie ist. Und dann, Allah weiß, was mit so einer Frau passieren kann. Und Allah weiß, was mit dem Mann passieren kann, wenn er nicht die Frau bekommt, die er haben möchte, obwohl es ihm rechtmäßig zusteht. Und es gibt nichts, was ihn daran hindert. Das könnte dazu führen, dass Unzucht sich verbreitet in der muslimischen Gesellschaft. Nur das, wenn man Allahs Gesetze nicht ausführt. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah allein kennt, im Gegensatz zu uns, den Ausgang aller Dinge. Und er weiß, warum er uns die Sachen anordnet. Und deswegen sollen wir ihm vertrauen, wenn er uns ein Gesetz gibt und wir glauben, dass es das Beste ist. Und stellt euch mal vor, wir bekommen ein Gesetz von Allah und wir führen es nicht aus, weil wir sagen, wir wissen ja noch gar nicht, was alles passieren kann, wenn man es nicht ausführt. Und dann erwartet man ab, bis die Katastrophe passiert ist. Nein. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesem Vers, und Allah weiß, ihr aber wisst nicht, wie schlimm es ist, wenn ihr diese Gesetze nicht ausführt und welche Strafen euch im Diesseits noch vor dem Jenseits erwarten und im Jenseits sowieso. Und wie er klar gemacht hat, ist das Umsetzen der Verse Allah subhanahu wa ta'ala ein Beweis dafür, dass man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und an diese Verse glaubt, die Allah offenbart hat. An die Verse glaubt, die Allah offenbart hat subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.